Wir sind wieder da. Be Right, der Podcast. Der Wrestling Talk, ne? Mit Ben und mit mir. Dienstagabend. Ja, genau. Und wir sind heiß auf die Episode heute. Ja. Jetzt ist ja schon der 20. Januar. Ja. Schnell die Zeit schon wieder, ja. Ist schon fast wieder Weihnachten. Ja. Krass. Du machst jetzt Scherze drüber. Weißt du, wie schnell das Jahr verfliegt? Ja, letztes Jahr war unglaublich. Umso älter du wirst, umso schneller verfliegt das Jahr. So habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich. Rechne mal, wie viel älter ich bin, wie viel schneller dann das Jahr für mich verfliegt als für dich. Ach, diese ein, zwei Jahre da. Also das ist ja nicht der Rede wert. Aber es ist, also find ich schon heftig, wie schnell das Jahr verfliegt, wenn man sich mal das so. Also bevor ich es vergesse, Ben, ich möchte mich mal recht herzlich bedanken bei allen, die unseren Podcast wirklich regelmäßig verfolgen, auch die neu dazukommen. Oder ihn auch anschauen. Ich kriege ganz, ganz viele Messages, ob es jetzt auf Instagram ist oder auf Facebook. Und das freut mich wirklich sehr. Also das motiviert uns und ja, zeigt uns ja, wir sollen weitermachen. Das braucht man. Das ist echt schön. Ja, vielen Dank auch von mir und auch für die Kommentare darunter. Weil gerade sowas, das ist ja dann auch sehr motivierend, wenn man einfach Kommentare bekommt oder dann auch hitzige Diskussionen entstehen. Ich habe noch ein Thema für eine zukünftige Folge, wo ich im Forum bei uns auf wrestlinginfos.de eine richtig hitzige Diskussion entstanden ist letztendlich um etwas, was wir gesagt haben. Aber da kümmern wir uns in der Zukunft drum. Aber ja, also das macht dann richtig Spaß, eben auch darüber zu diskutieren und im Nachhinein nochmal eure Meinung zu lesen. Also genau. Und Feedback ist so immer wichtig. Also wenn es konstruktiv ist, wir wollen euch ja entertainen, Infos rüberbringen und wenn wir irgendwas besser machen können, dann sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr euch bei uns meldet. Absolut, ja. Hast du eigentlich irgendwas aus dem, das ist jetzt vollkommen unvorbereitet, hast du irgendwas aus dem letzten Jahr, was dir wrestlingtechnisch im Gedächtnis geblieben ist? Ja, dass ich im Wrestling-Training in meiner Wrestling-Schule eine Judo-Rolle gemacht habe und dabei meine Schulter verletzt habe. Thema Alter, ja. Also das ist mir leider im Gedächtnis geblieben. Nein, da sind viele andere coole Sachen im Gedächtnis geblieben, wie zum Beispiel das Debüt von den beiden. Mercedes. Genau, Mercedes. Das dachte ich mir. Mercedes. Genau, sprich die mal falsch aus, ja. Oder Kate Brescher, ja. Mhm. Und halt der NEW-Event war auch krass. Der war cool, ja. 800 ja. Zuschauern. Auch die ganzen ehemaligen NEW-Wrestler da zu sehen. Solche Geschichten, die sind dann immer recht schön. Und zu sehen, wie auch die sich entwickelt haben, welche Karrieren wir haben. Weil viele von meinen ehemaligen Schülern und auch von den NEW-Wrestlern, die du auch sehr, sehr gut kennst, weil du warst ja Teil der NEW, die haben ja jetzt einen riesigen Namen überall, treten ja überall auf und sind überall Champions und was weiß ich. Also von daher, das ist schon immer schön zu bekommen. Absolut, ist man auch ein bisschen stolz, ne? Muss man schon sagen. Ja, aber deine Geschichte mit der Judo-Rolle erinnert mich auch gerade dran. Das hast du gar nicht mitbekommen, glaube ich. Aber wie wir die Halle in Hesdorf hatten oder mit der NEW halt, da haben wir immer wieder drin trainiert und ich habe auch immer wieder mit trainiert mit den Jungs dann. Und da habe ich dann auch eine Judo-Rolle gemacht, hatte aber das falsche Bein vorne und dann habe ich mir mit meinem Knie mir selbst die Rippe angebrochen während einer Judo-Rolle. Das ist vollkommen gerechtfertigt, weil ich lag nach einer Judo-Rolle einfach im Ring. Ja, aber es ist gut, dass du sowas sagst, weil dann sehen wieder die Fans, ey, man muss wirklich als Wrestler irgendwie ein bisschen perfektionistisch so veranlagt sein, weil man muss tatsächlich alles richtig machen, weil sonst ist die Stolz, dass man sich selber verletzt oder noch schlimmer sein Gegner. Und das ist ja dann katastrophal. Und es sind halt Kleinigkeiten. Ne? Also wenn du auf Kleinigkeiten nicht aufpasst, dann kann das schon echt schief gehen. Ja. Aber das passt ganz gut, weil Doc2220 hat auf YouTube nämlich die Frage gestellt, wie ticken eigentlich die verschiedenen Typen, also Schüler mit Backyard-Erfahrung, mit echtem Kampfsport-Hintergrund oder Leute ganz ohne Vorerfahrung. Bevor du da jetzt antwortest, ich bilde ja auch Leute aus, jetzt nicht im Wrestling, sondern im anderen Bereich. Am liebsten sind mir die Leute ohne Vorerfahrung, weil die haben sich schon selbst nicht verpusht. Hm. Ganz ehrlich, also meine Erfahrung ist da ein bisschen anders. Ich muss sagen, das ist tatsächlich charakterabhängig. Ich hatte schon Leute, ja, die machen ihr ganzes Leben lang alle möglichen Kampfsportarten, auch mit Erfolgen, also bei Turnieren und was weiß ich, die sind ganz down to earth, richtig humble, wie man so schön in Englisch sagt, ja. Und die lernen und saugen alles auf wie einen Schwamm, ja. Und dann habe ich einen anderen, ja, der hat noch nie was gemacht und den kannst du sagen, was du willst, aber der weiß alles besser. Also das hat jetzt nichts mit Backyard oder was auch immer zu tun oder normale Schüler oder unerfahrenen Kampfsportler, ja. Also das ist wirklich Charaktertyp abhängig, ja. Also Bagia, das sind meistens, die haben voll die Leidenschaft, ja, weil sonst würden sie sich nicht so hart gehen, in daheim immer, ja. Da bin ich immer froh, wenn die dann zu mir kommen, weil dann kann ich sie in die richtigen Bahnen lenken, ja, bevor sie sich noch schwer verletzen. Nee, aber ganz ehrlich, das ist wirklich tatsächlich charakterabhängig. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Okay. Gibt es irgendwas, was du am meisten hast? Also nicht hassen, sondern Schüler, die zu dir kommen, also sind das vermehrt einfach Fans ohne irgendeinen Hintergrund, Kampfsport-Hintergrund oder Backyarder? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden, weil du gesagt hast, ich hasse oder was? Nee, nicht hassen, sondern Schüler, die du hast, die bei dir, die zu dir in die Schule kommen. Verstehst du, was ich meine? Also Schüler, die zu dir in die Schüler, die zu dir in die Schule kommen, sind, gibt es da einen größeren Anteil? Entweder an Backyardern oder an... Ach so, das meinst du. Ach so, ja, gut, dass wir jetzt nochmal drüber geredet haben. Ne? Du kannst auch gerne beantworten, wen du hast davon. Das ist auch okay. Ich hasse keinen. Ich weiß, das Ding... Das kostet viel zu viel Energie, sowas. Das wechselt tatsächlich auch immer. Ne? Also Backyarder sind jetzt nicht die Regel. Na, also es ist eher immer die Ausnahme eigentlich. Es sind eigentlich eher normale Wrestling-Fans, ja, die Leidenschaft haben und halt Wrestling im Fernsehen anschauen und das irgendwann auch gerne mal ausprobieren wollen. Schauen, ob sie dafür geeignet sind. Da bietet sich ja immer das Einsteigerseminar an bei mir, das jetzt auch wieder im März ist. Und ja, und denen, die es super gefällt und die das auch zeitlich mit ihrem anderen Leben vereinbaren können, die entscheiden sich dann, das dann regelmäßig zu machen. Ja, Wahnsinn. Wie viele aktive Schüler hast du eigentlich momentan? Es kommt immer darauf an, ob ich jetzt die Jahresverträge und die Einzelbuchen und was weiß ich alles zusammen, aber sagen wir mal so, Schnitt so 30 vielleicht, 30, 35. Cool. Ja, cool, weil dann kannst du dich halt wirklich auf die Leute konzentrieren. Und das ist dann mega und hast die wirkliche Entwicklung. Ja, das ist halt so. Ich habe ja auch bloß begrenzte Kontingent an Tagen und Stunden, wo ich von der Sporthalle bekomme. Also es ist dann ganz gut, ja. Aber wir hatten es relativ zu Beginn unseres Podcasts, hatten wir es mal, dass ich, wenn ich jetzt zu dir komme, wann kriege ich dann einen Termin bei dir? Da hast du gesagt, keine Ahnung wann. Weiß ich nicht mehr. Aber was ist, wenn ich jetzt zu dir komme, wann kriege ich dann einen Termin bei dir? Das ist dann zu einfach zu beantworten. Wenn du jetzt ein Einsteigerseminar machen möchtest, dann hast du einen Termin. Okay, klar. Ja. Auch nur, es wird jetzt auch schon weniger die Plätze, ne? Also das muss man sich schon beeilen. Aber dann oder halt dann im September, es wäre das nächste Einsteigerseminar. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest einen Jahresvertrag abschließen mit x Einheiten im Monat, dann umso mehr Einheiten ist natürlich besser für den Trainierenden, ne? Weil klar. Meister, aber das muss man dann erst einmal unterkriegen irgendwo. Ne? Also das ist dann schon wie mein Kalender schon, aber ist nicht so einfach dann. Ja, also Seminar bei dir im März, prowrestlingschool.de, kann man sich anmelden, kann man dir eine Nachricht schreiben und sich letztendlich anmelden. Unbedingt machen, weil cool, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt. Ja, wirklich ist es tatsächlich so, weil viele schauen ja Wrestling, ja, und sind leidenschaftlich dabei. Mit dem ganzen Sport, mit dem was drumrum und was weiß ich alles. Und jahrelang, da haben die immer im Hinterkopf, hey, ich möchte es vielleicht mal machen, ausprobieren oder was auch immer, ja. Und da sind echt oft auch sehr talentierte Leute dabei. Mhm. Aber sie trauen sich halt immer nicht. Oder sie denken, ach, sie machen es irgendwann mal, ja, und dann wird es ein Jahr und dann zwei und dann drei. Leute, wenn ihr dem wirklich Bock habt auf Wrestling, dann probiert es aus und dann wisst ihr für euch gleich, ist es was für mich oder nicht. Ne, und vergeudet nicht irgendwie die Zeit. Weil vor allem bei jungen Leuten ist es ja so, wenn die jetzt mit 17 anfangen könnten und die kommen erst mit 25, das sind halt 8 Jahre, die in der Karriere vielleicht richtig wichtig gewesen wären. Ne? Ja. Absolut. Schaut mich an. Bei mir ist es vorbei. Thema erledigt. Ich brauche gar nicht. Ja, brauche gar nicht mehr dran teilnehmen. Mhm. Nee, okay. Ich glaube, wir machen eine Abstimmung, ob der Ben beim Einsteigerseminar mitmacht, ja, oder ob wir ihn live filmen, ja, auf Instagram. Das wäre jetzt eine hervorragende Überleitung zu dem Thema, das wir jetzt heute nämlich besprechen. Dann, aber ich habe vorher noch eine andere Frage und dann kommen wir nochmal zu dieser Überleitung mit dem Live-Filmen und so weiter, ob man das wirklich will. John Smith, I6541, keine Ahnung, oder 6541, weiß nicht. Was hältst du eigentlich von DDP-Yoga? DDP-Yoga ist echt krass, ja, also wirklich krass. Ich habe es mal ausprobiert. Das ist, boah, das ist schon hart, aber es ist sehr effizient. Ja, es bringt definitiv was. Und ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich jetzt wieder wirklich regelmäßig damit anfange, weil Weihnachten hat richtig zugeschlagen oder ich habe bei Weihnachten richtig zugeschlagen über die Feiertage, ja. Und da ist es natürlich wirklich ein gutes Instrument und eine gute Anleitung. DDP macht es super sowieso. Ist so ein Motivator, ja, war er früher auch schon. Also von daher kann ich nur empfehlen gehen. Ich habe es auch schon mal gemacht. Also was heißt schon mal gemacht? Ich mache das immer wieder mal. Aber es ist dann relativ lustig, weil Mira, meine Frau, stand mal hinter mir und hat mich so verarscht und hat Bewegungen mitgemacht und weiß der Henker was und einfach so 3 Minuten mal mitgemacht und am nächsten Tag, oh scheiße, ich habe Muskelkater, kann es von der und der über... Ja, ja. Ja, ja, es ist hart. Ja. Ich meine, generell Yoga ist ja gut. Es gibt ja vier verschiedene Arten von Yoga, ne? Und nee, aber Respekt auch von DDP, dass, wie der sich noch bewegen kann und alles. Ich habe ihn ja erst letztens getroffen. Also. Wo hast du ihn letztens getroffen? Der war in Deutschland? Der war in Deutschland, ja. Ich habe ihn dann getroffen, der hat hier so eine schöne Tour gemacht, ein bisschen die Weihnachtsmärkte angeschaut. Und da hat man schon vor einem halben Jahr uns verabredet, dass wir uns da irgendwo treffen. Und dann habe ich das gleich verbunden, wie ich da drauf zur German Film Comic-Con gefahren bin nach Dortmund. Da habe ich ihn auf dem Weg getroffen und habe noch einen schönen Abend mit ihm verbracht. War echt cool, ihn so nach langer Zeit wieder zu sehen und in die Arme zu halten. Ja, und ja, hab mich gleich an den Diamond Cutter erinnert, den ich einstecken haben müsste. Den du dann auch vor Ort einstecken musstest als Begrüßung. Ja, nee, ganz cool. Das war ganz sehr, sehr schön. Hat schöne Erinnerungen zurückgebracht und haben uns super unterhalten. Und als wenn wir uns erst vor 2 Wochen gesehen hätten, zu sein, was so gewesen war. Also der war dann nur wegen Weihnachtsmärkten in Deutschland. Ja, also. Oder hat er irgendwie eine Promotour für irgendwas gemacht? Er hat, glaube ich, nur das gemacht, ja. Also er hat auch Familie hier, er hat ja auch deutsche Wurzeln. Ah, okay. Mhm. Also ich glaube, der hat es mir privat, denke ich. Also ich habe jetzt da noch näher drauf gefragt, ne? Also, okay. Ja, sicher. Ja, und dann warst du auf der German Film und Comic Con. Mhm. Wie war es da? Ja, das ist ein richtig geiles Erlebnis. Ich meine, riesen Messehalle, also mehrere Hallen waren das, ja. Total viele Leute. Und war mal schön, sowas in Deutschland auch zu machen und jetzt in Amerika nur. Da ist ja sowas gang und gäbe, aber hier, das war schon mal eine krasse Sache. Und ich bin ja eh so auch in Fantasy und so, wenn es solch. Also für mich war das sowieso geil, ne? Und aber richtig cool war es natürlich, die ganzen Leute dort zu treffen. Ne? Mhm. Zum Beispiel Brian Clark, ein Teil von Chronic, ja. Mit dem bin ich ja auch regelmäßig in Kontakt gewesen, aber haben halt auch schon lange nicht mehr gesehen. War cool. Und dann halt auch Luke zu treffen von Ipperschwagers. Oder Typhoon, ja. Die habe ich ja vorher noch nicht persönlich gekannt. Aber echt cool, also wirklich, doch, Typhoon habe ich sogar gekannt, der war bei der WC. Aber es waren allgemein viele Wrestler jetzt da, oder? Also viele für im Vergleich zu sonst. Ja, also ich glaube, das war das erste Mal, dass die so viele Wrestler dort hatten. Okay. Und es war auch, also wurde meines Erachtens sehr gut angenommen. Die ganzen Fans waren alle top happy, top, also richtig nett und ja, haben ihre Dankbarkeit wirklich, ja, uns wissen lassen und gezeigt. Das war wirklich schön, mal für die deutschen Fans da hingesungen, sowas zu haben. Ich hoffe, dass es wieder passiert. Ja. Und, nee, war eine geile Erfahrung, muss ich schon sagen. Und dann habe ich natürlich ja auch noch ein paar andere Leute kennengelernt, ne? Wie Richard Armitage, ja. Ich bin ja voll der Herr der Ringe-Fan, ja. Und auch Hobbit-Fan, ja. Und das ist ja der Anführer von den Hobbits, nicht von den Hobbits, von den Zwergen gewesen, ja. Ey, das ist mein auf meinem Pile of Shame. Ich habe nie den dritten Herr der Ringe-Teil und noch nie Hobbit gesehen. Das war's. Unser Podcast ist jetzt zu Ende, Benny. Ich kann nicht, wenn wir jetzt. Es tut mir leid. Jeden das sein. Die einen mögen sowas, die anderen nicht, aber ich bin halt so ein. Na, das Ding war, ich mochte ja die ersten zwei Teile Herr der Ringe, mochte ich total gerne. Also okay. Absolut. Aber da war einfach zu viel Pause dann zwischendrinnen, zwischen den Kinofilmen halt, bis der dritte dann ins Kino kam und den habe ich dann verpasst und dann bin ich nie wieder reingekommen. Das aber jetzt einfach, muss ich dir sagen, wo ich ja doch ein paar Jahre älter bin, es gibt so ja, Sammlerboxen, DVD-Boxen, ja, wo du dir kaufen kannst, dann könntest du dir das auch anschauen. Oder streamen heutzutage. Da gibt es ja genug Plattformen, ja, wo die sogar jetzt momentan sogar laufen. Die Ironie ist, ich habe die Sammlerbox dreimal geschenkt bekommen. Ich habe die hier dreimal liegen. Du hast es nicht geschafft anzuschauen. Ich habe es nicht geschafft, das anzuschauen. Es ist kein Spaß. Ich habe die hier wirklich dreimal liegen. Die ist da oben, glaube ich, im Schrank. Ist ja auf jeden Fall einmal und ich glaube drüben nochmal und so weiter. Also, aber es ist wirklich. Naja, also wie gesagt, es ist ja Geschmackssache. Ne? Die einen mögen es, die anderen nicht. Das ist ja alles gut. Aber ich habe es halt dann richtig genossen, da den kennenzulernen. Ich habe auch den wie heißt der denn jetzt wieder? Den Zaubererfreund von Gandalf, der war auch dort. An mir jetzt geheißen. Ja. Harry Potter? Na, der war nicht da. Nee. Also es war schon richtig cool, die alle da zu sehen. Da ja, waren und auch andere Schauspieler. Ich habe zum Beispiel auch Sven Plade dort kennengelernt. Echt cooler Typ. Das ist die Synchronstimme von Bugs Bunny. Bugs Bunny, ja, also es ist richtig. Ja. Voll. Ja. Und ich meine, wer dich auf Instagram verfolgt oder uns, also dich bei unter wrestling_alexwright auf Instagram oder uns unter wrestling-infos.de oder wrestlinginfos.de so, der hat ja auch gesehen, dass wir dich da überrascht haben und dass wir auch da waren. Wir hatten nämlich zufälligerweise Team-Event, also rein zufällig hatten wir Team-Event und haben uns gefragt, was könnten wir denn da im. Jetzt kriege ich wieder Ärger von meinem Team, weil für mich ist da, kriege ich dann insgesamt Ärger wahrscheinlich in den Kommentaren, aber für mich ist alles da links oben, da in der Mitte links oben, ist für mich alles Ruhrpott. Deswegen. Ja, für mich, ja, ich kenne mich. Ja, aber das, also ist ich eine, muss sagen, das ist eine. Das ist, ich das muss ist sagen, Vorsicht. Düsseldorf wirklich ist eine schöne Stadt und die Menschen sind alle echt freundlich und cool da auch. Viel offener als die Franken. Ja, muss man ehrlich sagen. Franken sind sowieso Stoffe. Auch in Dortmund alles cool. Der Weihnachtsmarkt war echt spitze mit dem riesigen Weihnachtsbaum da, ja. Aber der Verkehr da oben zwischen die Städte, ach, die müssen da echt was machen. Ich habe außerdem noch einen Strafzettel auch noch bekommen, ey. Hast du? Ja, weil diese Geschwindigkeitsbegrenzungen, die haben ja einen verrückt gemacht. Da war nur Stau und dann war, da bist du 120 fahren, dann wurde es auf 100 runter und plötzlich war es 130, dann haben sie auf 80 und das aber alles innerhalb von 200, 300 Metern immer oder 500. Also das war echt kein Spaß. Aber ja, so, ich muss dir aber auch sagen, Düsseldorf ist kein Ruhrpott. So sitze ich auch jedes Mal da. Ich habe auch so, ja. Ich habe gedacht, also, Ruhrpott wird das benannt. Das ist alles, ja. Das Städte dachte ich auch. So eng zusammen. Nein, sind. Das ist das Rheinland und so weiter und alles mögliche. Ich steige da nicht durch. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber das ist super, super lustig. Weil falls jemand von da oben uns zusieht oder zuhört, vielleicht könnte er uns so mal ein Feedback geben, dass wir das besser einordnen können, ja, weil wir wollen ja nicht schlecht reden. Ne? Wir überhaupt nicht. Das sind hat ja auch dankbar, nichts mit schlecht also, reden zu tun. Mir hat es da oben echt gefallen. Nur wie gesagt, die Verkehrsverhältnisse, die sind echt krass da oben. Ich war so froh, wie ich nach Richtung Bayern wieder war und endlich wieder 200 und noch mehr fahren konnte. Auch kurz mich abreagieren und dann wieder gemütlich. Ne? Ja. Und was war dann das Team-Event? Team-Event, wir waren eigentlich in Gelsenkirchen. Das ist wiederum Ruhrpott. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber ich glaube schon. Das ist wiederum Ruhrpott. Und wir haben überlegt, was wir machen können. Und dann waren wir halt eben auf der Film- und Comic-Con und dann waren wir im Alma-Park. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist so ein riesiger Indoor-Spielplatz für Erwachsene, wo du, keine Ahnung, Lasertag, Minigolf, Axtwerfen, keine Ahnung was machen konntest. Und da hat man den ganzen Abend gebucht und das war dann richtig cool. Also kann ich echt empfehlen, war mega. Ja, und das war einfach ein schönes Team-Event. Ursprünglich hat man geplant, Nachtrodeln zu gehen. Nicht Nacktrodeln, sondern Nachtrodeln zu gehen. Mhm. Hat aber einfach nicht geklappt, weil ich bei sämtlichen Ski... Ja, da oben sowieso nicht, sondern wir wären ja in, war ja der Plan, Österreich oder sonst wohin zu gehen. Ich habe aber mit allen Skiliften telefoniert und die meinten alle, na, Anfang Dezember liegt bei denen wahrscheinlich noch kein Schnee. Da dachte ich mir, ja super, klasse, dann kann ich das ja gerne machen. Ich habe mich gefreut, dass er mich besucht hat. Also. Es war auch super schön. Also es war wirklich schön und es waren richtig, also beim Team-Event, wir waren, keine Ahnung, 20 Leute oder sowas. Das war echt mega, hat super viel Spaß gemacht und war richtig cool. Also ja, genau. Wir suchen auch immer wieder Leute fürs Team. Also wenn ihr wollt, bewerbt euch bei uns. bewerbung@wrestling-infos.de, dann kommt ihr bei uns raus. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja. Und ja. Ach, ganz wichtiges Anliegen. Okay. So, was wolltest du sagen denn? Nee. Mach du, ich wollte überleiten. Ach, du wolltest überleiten? Ja. Ja, also ich habe dir ja vorhin, bevor wir jetzt schon die Aufzeichnung gestartet, haben wir ja nochmal über die letzten 4 Wochen so geredet, ja, und dann kam ja zur Sprache, dass wir ja beide ein bisschen zugenommen haben. Ich hoffe, man sieht es nicht zu, ach. Ja. Das Essen war nur zu gut, ne? Und das war problematisch. Ja, wir sollten nochmal auch eine Folge oder vielleicht jetzt ein bisschen immer über die Ernährung reden, wie man seinen Körper wieder in Shape bekommt. Ja, vielleicht ein paar Tipps. Helf mir. Also ich brauche auf jeden Fall Motivation. Ja, vielleicht kann der ein oder andere mich da draußen motivieren. Ich hab mir schon überlegt, wie kriege ich es hin, dass ich regelmäßig meinen außer Form gekommenen Körper quäle. Ja, klar. Weil du regelmäßig außer Form gerätst oder weil du... Nein. Wie ich ihn regelmäßig wieder in Form bekomme. Da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich sowas wie Instagram Live, ja, zu einer bestimmten Uhrzeit, dass vielleicht Leute mit mir trainieren, die dann mit einschalten. Dann habe ich so einen festen Punkt, so eine Verpflichtung. Ja. Boah, das wäre cool. Sowas oder auf TikTok, ja, also wenn ihr Bock habt, vielleicht mit zu trainieren, dann schreibt mich mal und wenn sich genug melden, vielleicht machen wir das doch mal zusammen. Das wäre cool, ich wäre auf jeden Fall dabei. Also definitiv. Ja, klar. Okay. Hallo, ich habe Lebkuchen gegessen, wie man in der Weihnachtsfolge von uns gehört hat. Ich habe Lebkuchen gegessen, ich habe viele Lebkuchen gegessen und mein großes Problem ist, ich habe immer noch Lebkuchen da. Das ist gefährlich. Das ist sehr problematisch, ja. Aber es hebst du auf bis zum Sommer, dann kannst du da Eis draufhauen. Ja, ich weiß nicht, ob die bis zum Sommer überleben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber wie kriege ich mich jetzt wieder fit? Das wäre jetzt auch, weil du willst ja jetzt, sollte ich im März, wenn ein Wunder geschieht, in deinem Ring stehen, dann steht da ja einfach nur ein Klops. Wie verhindere ich, dass da einfach nur ein Klops steht? Ja, auf jeden Fall definitiv nicht Lebkuchen jetzt dann essen. Nee, das ist nicht so einfach, motivierend, wie ich mir erhofft hatte. Also, nein. Das Einfachste, ich meine, ich sollte ja eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen, aber es fällt halt, ich kann es voll nachvollziehen, es fällt einem nicht einfach. Ne? Vor allem, wenn man einen langen Tag im Büro hatte, vielleicht viel Stress oder ne, dann braucht man Nervennahrung meistens, aber gerade das ist das Problem. Also der einfachste Trick ist eigentlich abends einfach skip the meal. Nichts essen abends, ja, nur trinken. Wenn vielleicht ein paar Zitrusfrüchte überhaupt oder ein bisschen Gemüse, ja, und dann halt ein Eiweißshake oder gegrilltes Hähnchen oder wie gesagt gar nichts essen. Ja, wenn man das durchhält nervlich, dann ist das erst einmal das Einfachste, wie man ein bisschen was von den Rippen runterbekommt. Geht natürlich nicht so schnell, aber es ist eh besser, wenn es langsam das Gewicht runtergeht, das ist das Gesunde. Weil alles, was so crashmäßig ist, das kommt eh wieder doppelt und dreifach zurück und ist auch ungesund für den Körper. Die meisten müssen ja gar nicht, wenn man zu schnell abnimmt, dass man durch zu schnelles Abnehmen ja auch Leberverfettung bekommen kann. Hört sich zwar komisch an, aber ist tatsächlich so. Und dass man sich auch Herzprobleme damit holen kann, weil der Körper nimmt, wenn er nicht durch Proteine bekommt und zu schnell abbaut, dann nimmt er halt die Proteine von überall her und dann Herz ist ja auch ein Muskel, ne? Kann man da auch Probleme bekommen. Aber ich meine, bei dir verstehe ich das ja sogar nur. Also ich bin sowieso immer eher der etwas korpulentere Typ, aber bei dir verstehe ich das ja auch noch. Du hast dich ja, wie du in den USA warst, hast du dich ja ewig lang in Shape gehalten und das durchgehend. Wie hast du das bitte durchgehalten? Genau, da hatte ich so einen kleinen Hau mit, glaube ich, von ernährungstechnisch, ja. Weil es war einfach so, dass, ja, ich habe mal zeitlang so, ja, 8% Körperfett gehabt für sehr lange Zeit. Und das ist ja nicht wie bei den Bodybuilder, ja, die so eine Massephase haben und dann bloß für die Shows sich so runtergehen, sondern das war halt echt lang. Also das war bestimmt zweieinhalb Jahre. Und ja, es war verrückt. Also ich habe ja unendlich viel Protein mich eingestopft. Damals habe ich noch gar keinen Plan gehabt von Ernährung. Wir haben nur das gemacht, was die anderen alle zu mir gesagt haben. Die haben alle so viel Plan gehabt. Die haben immer gesagt, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Ja, und dann war ich als 300, 400 Gramm wahrscheinlich am Tag mir reingepulvert, was natürlich für die Nieren richtig schlecht ist. Und aber ja, wie hast du das zu dir genommen? Mit Shakes oder mit, wie hast du es, nur Hühnchen gefressen? Hühnchenbrust, Shakes, Eier und so weiter. Ne? Also, aber wie kann es sein, dass du da so wenig Ahnung von Ernährung hattest? Also wie kann das wirklich sein, effektiv? Also, weil das war ja dein Job eigentlich. Ich bin jetzt 50, ja. Wie ich darüber gegangen war, es 95. Nee, noch sogar noch 94 so rum bin ich da. Mhm. Ne? Und hier in Deutschland ist ja dieses Bodybuilding ja nicht immer noch keinen breiten Sport. In Amerika machen das aber echt, echt viele. Ja? Mhm. Das ist ein ganz anderes Thema. Und hier in Deutschland, die Wrestler, wie ich aufgewachsen bin, die europäischen Wrestler, die haben sich fit gehalten. Ja, die waren auch alle richtig krass drauf, aber die haben jetzt nicht versucht, Bodybuilding zu machen. Also wirklich, dass das bestimmte Formen hat. Das waren mehr immer die Amis, die sehr auf ihren Körper geachtet haben. Ne? Die Europäer waren mehr einfach Kämpfer. Ja, so. Und die haben auch ganz anders trainiert oft. Also die mehr so wie heute die Strongmen so trainiert haben in der Art. Ja. Und daher habe ich da nicht so viel von Ernährung gewusst. Ich meine, mir war klar, Eiweiß, klar, aber wie genau und was das bewirkt und auf was man aufpassen muss. Und das habe ich erst über viele Fehler lernen müssen, ja, tatsächlich. Und ja, und ich habe halt damals überhaupt kein Fett zum Beispiel zu mir genommen. Fett war ja ganz, ganz schlimm, egal welches Fett. Und man weiß ja heute schon lange, dass das richtige Fett wichtig ist, dass der Körper überhaupt funktioniert. Ja, ich habe an meinem ganzen Rücken zum Beispiel weiße Flecken bekommen, weil ich halt kein Fett genommen habe. Das waren also Manne. Ja, die Gelenke, ja, die tun dir viel schneller weh, auch bei 8% Körperfett. Also wenn du wrestlst, hast du dadurch viel mehr Schmerzen. Die Regeneration braucht länger, ja. Und ja, ich habe zum Beispiel on the road, habe ich immer Thunfischdosen in Wasser dabei gehabt. Definitiv nicht in Öl. Wie hast du die dann trocken reingegessen? Also bitte mal alle daheim versuchen, eine Thunfischdose zu essen, ohne was zu trinken zu haben, ja, die nur in Wasser eingelegt ist. Das ist hart. Das ist so, als wenn du 10, 20 Salzstangen im Mund hast ohne trinken. Ja. Das kriegt man fast nicht runter. Das habe ich gemacht, dann habe ich mir Proteinpulver, wenn ich keine Zeit gehabt habe zum Anmixen, habe ich mir so reich und bereit getrunken. Ja, und wenn ich irgendwo im Restaurant war, dann habe ich die Serviette genommen, habe die Hähnchen abgeklopft, ja, von echt jetzt? Fett, ja, lauer so ein Zeug. Und daheim habe ich Panspray gehabt, das war so ein Fettspray oder das Ersatz dafür. Das war aber alles falsch, weil da legst du natürlich deinen Stoffwechsel lahm, ja, also der funktioniert dann nicht mehr so richtig, Fettstoffwechsel vor allem. Bis ich das alles gecheckt habe. Ne? Dafür habe ich aber halt viel Diät, Cola, Kaffee. Ich habe 2-3 Liter Kaffee am Tag, nur dass mein Stoffwechsel oben bleibt. Dann alle möglichen Sachen, die es damals schon gegeben hat. In Amerika ist ja eh viel mehr erlaubt, also legal, was du kaufen kannst, ja, als es in Deutschland war. Da hat es ja dann diese ganzen Guarana und Dix gibt es ja heutzutage hier in Deutschland auch, aber halt in Dosen. Also Minigramm-Dosen, die waren schon krass. Das habe ich halt alles da genommen, einfach, dass ich... Aber ich habe auch 2-mal am Tag Cardio gemacht. Also wenn es ging, ne? Eineinhalb Stunden, eine Stunde in der Früh und dann noch nachmittags eine. Zusätzlich zu meinem Training. Ja, und, also ich bin und ein halt bisschen... voll auf die Ernährung geachtet, zusätzlich, ne? Aber das ist das, warum ich ein Hau habe, weil ich habe halt permanent das Gefühl, immer wenn ich irgendjemanden gesehen habe, der eine Pizza gegessen hat oder irgendwas, ja, echt. Und ich habe mir in den ersten 2,5 Jahren, glaube ich, nur an Weihnachten mal 2 Sachen so gegönnt und das war's. Echt? Oder später bin ich dann dazu übergegangen, dass ich einmal in der Woche einen Cheat Day gehabt habe. An dem Tag habe ich alles gegessen, was so geht. Dann war es mir meistens kurz schlecht. Und du, wenn du den restliche Woche immer auf deine Ernährung schaust und die Mahlzeiten auch kleiner hältst, dann kannst dann du ist ja gar nicht so viel essen. Mhm. Ja, das ist halt so. Ne? Also da kriegt man schon einen Hauch. Ne? Okay, ja gut, das glaube ich. Aber und dann, wie du wieder hier warst, dann konntest du ja auch wirklich mal essen. Dann konntest du ja mal ein bisschen ausspannen. Du musstest ja nicht mehr so auf den Körper schauen. Ja, und da, wie ich hier war, da war ich ja noch ein bisschen jünger, da hat das mein Körper auch nicht gestört, dass ich alles essen kann. Mhm. So, und das hat sich aber seit ein paar Jahren verändert. Ich habe mir vorhin gesagt, ich bin der Human Sponge. Ich sauge alles auf. Ja, schau dir Pizza an, bin 5 Kilo schwerer. Ja, leider. Das ist aber Wahnsinn. Also, ey, wirklich, das. Du warst aber halt auch gezwungen, da drüben eigentlich so auszusehen, ne? Also, das war ja letztendlich deine Aufgabe. Du musstest ja heiß sein für die Girls und also. Ja, also man hat es ja erwartet von dir. Ja, mir hat es auch schon gefallen, so ist es nicht, ne? So auszuschauen. Also, ja, das du schon. Du bekommst dann schon Bestätigung und aber wenn man mich vorher gesehen hat, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war ich eher ein fleischiger Typ. Also ich bin von Natur aus eigentlich so ein fleischiger, massiger Typ, ja. Mhm. Und deinen Körper so zu ändern, dass du eigentlich so ein mehr trockener Typ bist, ja, das ist hart. Da musst du viel härter arbeiten als jemand, der schon von Natur aus trocken ist, ne? Und ja, das war kein Spaß. Natürlich, ich rate immer meinen Jungs heutzutage und meine Mädels, gestaltet euren Körper so, dass ihr ihn dauerhaft ohne große Probleme halten könnt. Beste Beispiel, die Nasty Boys. Ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht ausschauen wollen wie die Nasty Boys, ja. Aber ey, die haben ihr Leben genossen. Und die waren auch Stars. Und die haben auch Wrestling gemacht, ja. Mhm. Und ich habe halt auf jede Ding geachtet, ja, also das ist halt hart. Und wenn du dann immer so ausschaust, dann kommt der Promoter und sagt, hey, was ist da los, ja? Das ist halt dann super cool. Aber gab es auch Wrestler, die sich richtig leicht getan haben? Also für die es überhaupt gar kein Stress war, so auf die Ernährung zu achten oder nicht mal unbedingt auf die Ernährung zu achten, sondern einfach die auch ein bisschen hin und wieder mal essen konnten, was sie wollten und dann trotzdem... Ja, ja, es gibt viele. Also, ist ja auch ein altbewährtes Problem, dass in allen möglichen Profisportarten auch illegale Substanzen genommen werden, ja, und nicht bloß da, auch viele Freizeitsportler machen das, wenn du natürlich irgend so eine Substanz nimmst, kannst du natürlich viel mehr Kalorien reinhauen und wenn es eine bestimmte Substanz ist, dann kannst du auch, ziehst da trotzdem das Fett von die Rippen. Also das ist... Ja, aber jetzt fernab von diesen Substanzen. Also das würde mich einfach interessieren. Gab es da Leute, die einfach, hahaha, heute trotzdem Cheeseburger und sahen danach trotzdem wieder gut aus? Ich meine, ich erinnere mich da teilweise. Es ist ja so, wenn du mal so ein Level erreicht hast von deinem Stoffwechsel auch, dann tut dir jetzt einmal 1-2 Paare, wenn du so ein Zeug isst, macht es dir nichts aus. Mhm. Aber du musst halt erst einmal da hinkommen. Also wenn ich jetzt 2 Wochen wirklich clean esse, ja, dann merke ich schon kleine Veränderungen am Körper. Aber wenn ich da schon einen Cheat Day einbauen würde, dann wäre alles kaputt. Also in der Ausgangsposition, wo ich jetzt bin. Also ich müsste erst jetzt ein halbes Jahr mindestens wirklich schauen, dass das passt. Ich rede jetzt von dieser Figur, die ich früher hatte. Da musste ich wirklich und Cardio und das alles, ne? Und dann könnte ich mir vielleicht einen Cheat Day erlauben. Aber jetzt ist ja das nicht mal mein Ziel. Jetzt ist es ja bloß erstmal gesund, das ist ja das Wichtige, ja, also runter mit dem Gewicht, dann wird man auch wieder beweglicher, hat mehr Energie, ja, das hat ja auch mit der Leber und alles zu tun und einfach Muskelaufbau, dass man halt schon Definitionen hat, aber jetzt nicht so mit 8%, das ist ja, das ist für einen normalen Sportler, der jetzt normal berufstätig ist, ja auch fast nicht umsetzbar, weil du müsstest ja fast jeden Tag trainieren, ja, also wenn du es auf natürliche Weise machst, ne? Also kommt natürlich aufs Alter auch immer drauf an. Ne? Wenn du jung bist, dann geht es schon. Ne? Weil du hast noch nicht so viele Verpflichtungen, dein Stoffwechsel ist viel höher und dann geht es schon. Aber ich rede jetzt mal von mir so in dem Alter. Da geht es jetzt nicht mehr so. Ja, aber ich meine jetzt, wir waren ja, vor ein paar Jahren waren wir ja mit den WWE-Lern im Hotel, mit Fabian und so weiter, ne? Und haben da mit denen am Buffet gegessen und alles. Hast du dir mal angeschaut, was die sich teilweise draufgeschaufelt haben auf die Teller und so weiter? Also, ja, aber das sind ja, wie ich sage, das sind Profisportler, denn ihr Grundumsatz ist ja schon viel, viel höher als von einem anderen Menschen, weil die ja sehr viel Muskeln haben, ja. Außerdem trainieren die auch jeden Tag, auch on the road, ja, also entweder im Hotel oder sie machen irgendwelche Sachen in der Halle oder wie auch immer, ja, das versuchen sie. Und dann kann man schon einiges essen, das ist schon klar. Okay, Wahnsinn. Also, weil wenn ich mir das vorstelle, dass die jeden Abend quasi so ein Buffet haben, wenn die jetzt da on the road sind und dann jeden Abend und dann haben ja, sie dann jeden Abend so ein Buffet. Aber wenn du, das machen sie auch nicht, wahrscheinlich. Nee, aber wenn du das Buffet anschaust, da ist schon meistens das so gestaltet, dass das schon ein bisschen der Ernährung entspricht. Es stimmt, das war auch so. Also da wurde schon ein bisschen drauf geachtet, das war schon so, ja. Und in Amerika ist es ja so und so anders. Da achten wir viel, viel mehr drauf. Hast du, ich hab mal irgendwo einen Artikel gelesen oder sowas, dass die Person, die am meisten essen konnte von allen, war Big Show. Hast du den mal erlebt beim Essen? Also ja, hast du garantiert und so weiter, aber ja, ja, der hat Anwendungen? Ja, und der ist riesen Kerl, ne? Der ist halt wirklich riesig, ne? Ja, riesig. Also ich schätze, deswegen ist auch der Magen riesig. Ja. Nee, also noch mehr hat er angeblich Andre the Giant essen können. Mhm. Na, aber er war ja auch so riesig, ne? Ja. Ja, krass. Okay. Also das heißt letztendlich, dein Plan ist, mit den Leuten live auf Instagram oder TikTok oder weiß der Henker was zu trainieren? Kannst du melden, ja. Ja, ja, das wäre schon gut. Dann haben wir so eine Verpflichtung, ne? Weißt schon. Ja, dann musst du. Dann mir was und vielleicht kann ich den einen oder anderen auch Tipps geben oder motivieren vielleicht. Ja, das wäre schon stark. Das wäre schon richtig gut. Aber ja, mit diesem Ding sind wir auch am Ende jetzt. War mal wieder ein bisschen längere Folge, aber wir haben relativ lange am Anfang gequatscht, deswegen ja. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und dann hören wir uns Dienstagabend. Macht's gut. Dienstagabend. Bis dahin. Ciao. Servus, macht's gut.